ARD. Volker Ulrich, 8 Tage im Mai, die letzte Woche des Dritten Reiches. Gelesen von Peter Bieringer. Folge 5. 2. Mai 1945. Reaktionen auf Hitlers Tod. In der Nacht zum 2. Mai, zwischen 0.50 Uhr und 1.50 Uhr morgens, beendete der Großdeutsche Rundfunk aus der Berliner Masurenallee das Programm mit den Worten: Wir grüßen alle Deutschen und gedenken des tapferen deutschen Soldatentums zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Der Führer ist tot, es lebe das Reich. Bei der großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung scheint die Nachricht von Hitlers Tod kaum Trauer, sondern eher Teilnahmslosigkeit ausgelöst zu haben. Bloß noch mit Achselzucken wird hingenommen, was man da hört, notierte der 17-jährige Christian Graf von Kockow, der als Soldat in Dänemark das Kriegsende erlebte. Der Generalstabsoffizier Gerd Schmückle, der es Ende der 60er Jahre zum General der Bundeswehr und stellvertretenden NATO-Oberbefehlshaber in Europa bringen sollte, hörte die Radionachricht in einem Gasthof in Hinterriss, einem Dorf in Tirol. Wäre statt dieser Meldung der Wirt zur Tür hereingekommen und hätte gesagt, ihm sei ein Tier im Stall verendet, die Anteilnahme hätte geringer nicht sein können, erinnerte er sich. Nur ein junger Soldat sprang auf, reckte die Rechte und rief: Heil dem Führer! Alle anderen löffelten ihre Suppe weiter, als sei nichts von Belang geschehen. Der Führermythos, der nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 noch einmal eine kurzzeitige Renaissance erlebt hatte, war in den letzten Kriegsmonaten einem rasanten Verfall ausgesetzt gewesen. Mit ihm hatte auch der Nationalsozialismus einen wesentlichen Teil seiner Anziehungskraft eingebüßt. Der Zauber war verflogen, der Bann gebrochen. Den Menschen hier ist es völlig gleichgültig, ob Hitler, der einst so vergötterte, geliebte Führer, noch lebt oder schon tot ist. Er hat seine Rolle ausgespielt, registrierte Ursula von Kardorff am 2. Mai, und sie fügte hinzu: Millionen starben durch ihn, nun wird sein Tod von Millionen nicht betrauert. Wie schnell verging sein auf 1000 Jahre angelegtes Reich. Ganz ähnlich schilderte die Journalistin Ruth Andreas Friedrich, die im Krieg als Mitglied einer Berliner Widerstandsgruppe Verfolgten des Regimes geholfen hatte, die Reaktion in ihrem Bekanntenkreis. Hitler ist tot und wir tun, als ginge uns das nichts an, als handle es sich um den gleichgültigsten Menschen von der Welt. Was hat sich denn geändert? Nichts. Nur, dass wir über dem Inferno der letzten Tage Herrn Hitler vergessen haben. Wie ein Spuk ist das Dritte Reich zerstoben. In ihren Berliner Aufzeichnungen 1945 berichtete die Musikerin und Schriftstellerin Carla Höcker über einen Vorfall, den sie in der Nacht zum 2. Mai in einem Berliner Luftschutzkeller erlebte. Als die Kellergemeinschaft endlich zur Ruhe gekommen war, erschien der Blockwart und meldete mit merkwürdig kalter Stimme: Der Führer soll tot sein. Na, denn ist ja gut, erklärte eine Frau, und ihr antwortete dünnes Gelächter. Auch einer 18-jährigen Schülerin, die in einem sozialdemokratischen Elternhaus in Hamburg-Barmbek aufgewachsen war, fiel auf ihrem Schulweg am Morgen des 2. Mai auf: Seltsam, kein Mensch weinte oder sah auch nur traurig aus, obwohl doch der geliebte, verehrte Führer, in dem die Vollidioten fast einen Gott sahen, nicht mehr lebte. Das also war die verschworene Volksgemeinschaft, die alles für ihn, den Führer, hingeben wollte. In ihrer Mädchenschule fielen die Reaktionen allerdings unterschiedlich aus. Manche ihrer Klassenkameradinnen weinten, als der Direktor nach seiner Trauerrede in der Aula das Deutschlandlied und das Horst-Wessel-Lied abspielen ließ. »Wie kann so etwas angehen? Das wollen begabte und kluge Menschen sein? Lächerlich!« In den Unterhaltungen der gefangenen Generäle von Trent Park war der Tod Hitlers am 2. Mai das große Gesprächsthema. Und auch hier gingen die Meinungen auseinander. Der Führer, war sich die Mehrheit einig, sei ein Mann mit großen Verdiensten um das deutsche Volk gewesen, eine geschichtliche Persönlichkeit, dem erst die spätere Geschichte ganz gerecht werden könne. Allerdings sei er auf tragische Weise gescheitert, weil er sich mit unzulänglichen verbrecherischen Menschen umgeben habe. Bei anderen, offenbar einer Minderheit, war inzwischen die Einsicht gewachsen, einem System gedient zu haben, das gegen alle sittlichen Gesetze verstoßen hatte. »Man fasst sich ja immer wieder nur an den Kopf, dass wir alle diesem Irrwisch nachgelaufen sind«, Hauptmann Ernst Jünger, der nach der alliierten Invasion von Anfang Juni 1944 den Kommandostab des Militärbefehlshabers in Paris verlassen und im September zur Führerreserve beurlaubt nach Kirchhorst nahe Hannover zurückgekehrt war, hielt am 1. Mai 1945 in seinem Tagebuch fest: Am Abend wurde durch den Rundfunk Hitlers Tod bekannt gegeben, der dunkel ist wie vieles, das ihn umwebt. Ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann, ähnlich wie Mussolini, seit langem nur noch als Marionette von anderen Händen, anderen Kräften bewegt wurde. Stauffenbergs Bombe nahm ihm zwar nicht das Leben, doch die Aura. Man hörte das auch der Stimme an. Nicht wenige empfanden Erleichterung darüber, dass mit dem Tod Hitlers auch das Kriegsende unmittelbar bevorstand. So erinnerte sich der Diplomat Erwin Wickert, der als Rundfunkattaché an der deutschen Botschaft in Tokio arbeitete, wie er sich von einer schweren Last befreit gefühlt habe. Nun war niemand mehr da oben, der den Krieg fortsetzen und gegen dessen Befehl keine Berufung möglich war. Ich will es nicht Fröhlichkeit nennen, aber es war eine seltsame, ganz ungewohnte Leichtigkeit. Für fanatische Hitler-Anhänger, die bis zuletzt den Versprechungen von Wunderwaffen und Endsieg Glauben geschenkt hatten, bedeutete die Nachricht von Hitlers Tod hingegen einen Schock. An sie wandte sich der Chefredakteur der Hamburger Zeitung, Hermann Okras, in seinem Nachruf, der am 2. Mai unter der Überschrift »Abschied von Hitler« erschien. »Ein Großer«, schrieb er, »sei von dieser Welt gegangen, der das Beste für sein Volk gewollt habe und deshalb von diesem auch so sehr geliebt worden sei. In Adolf Hitler hätten sich die schönsten Tugenden, die heißesten Wünsche, das edelste Sehnen, das ganze schöne Wollen unseres Volkes vereinigt. Man dürfe daher das Urteil über ihn getrost der Weltgeschichte überlassen.« Nicht selten mischte sich Trauer über den Verlust des geliebten Führers mit Selbstmitleid. So notierte die 26-jährige Germanistikstudentin Lore Walp am 2. Mai: »Er hat nun Ruhe. Für ihn ist es so gewiss am besten. Aber wir? Wir sind verlassen und allem ausgeliefert und können in unserem Leben nicht wieder aufbauen, was dieser Krieg vernichtet hat.« Ursprünglich habe Hitler positive Ideen verwirklichen wollen und in der Innenpolitik sei manches Gute geschehen, aber in der Außenpolitik und als oberster Kriegsherr habe Hitler völlig versagt. Und das Volk muss nun büßen, wenn Papa das erlebt hätte. Und eine gleichaltrige Konturistin aus Hamburg hielt am selben Tag fest: »Unser Führer, der uns so viel versprochen hat, hat erreicht, was noch kein deutscher Machthaber fertig bekommen hat. Er hat ein völlig zerstörtes Deutschland hinterlassen, Millionen sterben lassen, kurz, ein entsetzliches Chaos erzielt. Und wieder müssen wir, das arme Volk, die Suppe auslöffeln.« In solchen Klagen spiegelte sich die Gefühlsambivalenz, mit der viele ehemalige Gefolgsleute Hitlers die Meldung von seinem Tod aufnahmen. Das gläubige Vertrauen, das man ihm jahrelang entgegengebracht hatte, schlug nun um in Enttäuschung und Wut. Oder auch in Zynismus, wie bei der 19-jährigen Erika Asmus, der einstmals begeisterten Jungmädel-Gruppenführerin aus dem Ostseebad Ahlbeck auf Usedom, die sich am 2. Mai mit ihrer Familie auf der Flucht nach Wismar befand. Dem anfänglichen Schmerz, den sie über den Verlust der auf Hitler gesetzten Hoffnungen empfand, begegnete sie mit einer kühlen Gegenrechnung. »Die Firma ist bankrott. Ihr Gründer hat sich davongemacht und sie im Dreck zurückgelassen.« So hat sie nicht gespielt, das war nicht die Geschäftsgrundlage. Und vermittelt verwandelt sich Trauer in Zynismus, die Ausdrucksform von Betrogenen und Hoffnungslosen. In der Bundesrepublik wird sich Erika Asmus unter dem Pseudonym Carola Stern einen Namen machen als eine der wichtigsten linksliberalen Publizistinnen. Der 16-jährige Hitlerjunge Lothar Löwe, der mit vielen anderen Gleichaltrigen zum letzten Aufgebot des Volkssturms in Berlin zählte, spürte, als er die Nachricht vom Tod Hitlers im Bunker des Großdeutschen Rundfunks in der Masurenallee hörte, nichts als ein großes Gefühl der inneren Leere und der Ratlosigkeit. »Was nun?«, dachte ich. »Wer regiert nun Deutschland? Was wird aus uns? Eine Hitlerjugend ohne Hitler?« In der Bundesrepublik wird Lothar Löwe als ARD-Korrespondent in Washington, Moskau und Ostberlin zu einem der bekanntesten Fernsehjournalisten. Für die kleine Gruppe der Hitler-Gegner, die das Unheil früh vorausgesagt hatten, sprach der Justizinspektor Friedrich Kellner aus der oberhessischen Kleinstadt Laubach, wenn er seine Landsleute mahnte, nicht die gesamte Schuld auf Hitler und die Clique um ihn herum abzuwälzen. Jeder der Millionen Parteigenossen trage eine Mitverantwortung an der Katastrophe. Kellner, vor 1933 Mitglied der SPD, hatte mit Beginn des Zweiten Weltkriegs begonnen, ein Tagebuch zu führen. In 10 Notizbüchern hielt er Tag für Tag fest, was er zufällig hörte oder was ihm von Bekannten zugetragen wurde. Eine kritische Lektüre der nationalsozialistischen Presse erlaubte es ihm, die Propagandalügen zu durchschauen und sich ein zutreffendes Urteil über den verbrecherischen Charakter des Regimes zu verschaffen. So vermerkte er auf die Nachricht von Hitlers Tod: »Das verruchteste aller politischen Systeme, der einmalige Führerstaat, hat das verdiente Ende gefunden. Die Geschichte wird für ewige Zeiten festhalten, dass das deutsche Volk nicht in der Lage war, aus eigener Initiative das nationalsozialistische Joch abzuschütteln. Der Sieg der Amerikaner, Engländer und Russen war erforderlich, den nationalsozialistischen Irrwahn und die Welteroberungspläne zu zerstören.« Ganz ähnlich lautete die Bilanz, die William Shirer am 2. Mai zog. Der Krieg, der so viel Zerstörung gebracht hat und beinahe verloren gegangen wäre, endet mit einem totalen Sieg. Mussolini hängt auf einer Mailänder Piazza. Hitler ist tot, ohne Zweifel von eigener Hand. Mit diesen beiden Männern, die ihn geformt und angeführt haben, wird der Faschismus zu Grabe getragen, der unsere Welt fast ergriffen hätte, der sie beinahe ruiniert hat und der schreckliches Leid über mehr Menschen gebracht hat als jede andere Bewegung in der Menschheitsgeschichte. Kapitulation Berlins. In der Nacht zum 2. Mai wurde von der Funkstelle der 79. Sowjetischen Gardedivision in Berlin ein Funkspruch in russischer Sprache aufgefangen. »Achtung, Achtung! Hier ist das 56. Deutsche Panzerkorps. Wir bitten, das Feuer einzustellen. Um 0.50 Uhr Berliner Zeit entsenden wir Parlamentäre auf die Potsdamer Brücke. Erkennungszeichen, weiße Fahne. Warten auf Antwort.« Kurze Zeit später ging die Antwort ein. »Verstanden, verstanden. Wir geben Ihre Bitte an unseren Befehlshaber weiter.« Generaloberst Wassili Tschulkow befahl daraufhin, an der bezeichneten Passierstelle die Kampfhandlungen einzustellen und bestimmte für den Empfang der Parlamentäre einen Offizier seines Stabes und einen Dolmetscher. Noch einmal gab er strikte Anweisung, nur Verhandlungen über die bedingungslose Kapitulation zu führen und keinen Millimeter von der Forderung abzuweichen, dass die Deutschen sofort ihre Waffen strecken müssten. Auch auf deutscher Seite war man inzwischen zur Einsicht gelangt, dass eine Fortsetzung des Kampfes in der Reichshauptstadt sinnlos geworden war und es zur Kapitulation keine Alternative mehr gab. Am Abend des 1. Mai gegen 23 Uhr rief der Befehlshaber des 56. Deutschen Panzerkorps und letzte Kampfkommandant von Berlin, General Helmut Weitling, alle erreichbaren Truppenführer in seinen Gefechtsstand in den Bendlerblock. Als er den Tod Hitlers bekannt gab und die Notwendigkeit der Kapitulation begründete, sei ein Aufstöhnen durch die Männer gegangen, berichtet ein Augenzeuge. Auch wer längst gewusst oder geahnt habe, dass das Ende unmittelbar bevorstand, sei durch die Konfrontation mit der Wirklichkeit überwältigt worden. Für sie alle brach eine Welt zusammen. Am Ende stimmten alle Kommandeure der Entscheidung Weitlings zu. Theodor von Duffing, der bereits tags zuvor General Krebs auf seiner Mission begleitet hatte, erhielt den Auftrag, das Kapitulationsangebot zu überbringen. Mit einem Dolmetscher und einem Soldaten, der eine weiße Fahne trug, machte er sich auf den Weg zum vereinbarten Treffpunkt. Im Unterschied zum Vortag dauerten die Verhandlungen diesmal nicht lange. Der sowjetische Vertreter, Oberst Semtschenko, erklärte, sein Oberkommando habe ihn ermächtigt, das Kapitulationsangebot anzunehmen. Den Deutschen wurden ehrenvolle Bedingungen zugesichert. Offiziere sollten kleine Seitenwaffen, Degen oder Dolche, aber keine Pistolen behalten und jeder so viel Handgepäck mitnehmen dürfen, wie er tragen konnte. Außerdem verpflichtete sich die sowjetische Seite, den Schutz der Zivilbevölkerung und die Versorgung der Verwundeten zu übernehmen. Was den Zeitpunkt der Kapitulation Berlins betraf, gab Dufing zu bedenken, dass fast alle Fernmeldeverbindungen zerstört worden seien und Meldegänger zu den noch kämpfenden Verbänden ausgeschickt werden müssten, was mindestens 3 bis 4 Stunden dauern würde. So wurde der Beginn der Waffenruhe auf 6 Uhr festgelegt. Gegen 3 Uhr kehrte Dufing in den Bendlerblock zurück und unterrichtete die dort Versammelten über das Ergebnis der Verhandlungen. Zwischen 5.30 Uhr und 6 Uhr verließ Weidling mitsamt seinem Stab den Bendlerblock und begab sich in Gefangenschaft. Man brachte ihn in Schulkows Hauptquartier Schulenburgring 2 in Tempelhof. Er habe, versicherte er, bereits den Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen gegeben. Aufgrund der schlechten Verbindungen könne er jedoch nicht garantieren, dass sein Befehl bei allen noch kämpfenden Einheiten durchgedrungen sei. Auf Wunsch Schulkows brachte Weidling um 7.50 Uhr einen förmlichen Kapitulationsbefehl zu Papier. Am 30.04.45 hat sich der Führer selbst entleibt und damit uns, die wir ihm die Treue geschworen hatten, im Stich gelassen. Auf Befehl des Führers glaubt ihr noch immer, um Berlin kämpfen zu müssen, obwohl der Mangel an schweren Waffen, an Munition und die Gesamtlage den Kampf als sinnlos erscheinen lassen. Jede Stunde, die ihr weiterkämpft, verlängert die entsetzlichen Leiden der Zivilbevölkerung Berlins und unserer Verwundeten. Jeder, der jetzt noch im Kampf um Berlin fällt, bringt seine Opfer umsonst. Im Einvernehmen mit dem Oberkommando der sowjetischen Truppen fordere ich euch daher auf, sofort den Kampf einzustellen. Ein junger sowjetischer Politoffizier deutscher Herkunft, der damals 20-jährige Stefan Dörnberg, tippte den Befehl auf seiner Reiseschreibmaschine ab. Mit seinen jüdischen Eltern war Dörnberg 1935 in die Sowjetunion emigriert. Er hatte sich nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion 1941 freiwillig zur Roten Armee gemeldet und diente während der Verhandlungen um die Kapitulation als Dolmetscher. In der DDR sollte er als Historiker Karriere machen. Mit einem Exemplar seines Kapitulationsbefehls wurde Weidling in ein Studio nach Johannisthal im Bezirk Treptow-Köpenick gefahren, wo der Text aufgezeichnet und anschließend über Lautsprecherwagen in Berlin verkündet wurde. Trotzdem gingen die Kämpfe an einzelnen Brennpunkten auch am 2. Mai noch weiter. Vor allem SS-Einheiten leisteten immer noch erbitterten Widerstand. Gegen 17 Uhr trat endlich allgemeine Waffenruhe ein. Überall versammelten sich die Reste der geschlagenen Wehrmacht und traten ihren langen Weg in die Kriegsgefangenschaft an. Viele Soldaten tragen noch immer die sinnlos gewordenen Stahlhelme, beobachtete die sowjetische Dolmetscherin Jelena Rzhevskaja. Da laufen sie nun, erschöpft, betrogen, mit geschwärzten Gesichtern, bedrückt. Die einen haben den Kopf zwischen die Schultern gezogen, andere zeigen sich erleichtert. Die meisten aber wirken gleichermaßen niedergeschlagen und gleichgültig. General Weidling wurde am 8. Mai mit 12 weiteren Angehörigen der Wehrmacht und SS nach Moskau geflogen, saß in verschiedenen Gefängnissen, bis ihm im Februar 1952 der Prozess gemacht wurde. Er wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt. Im November 1955 starb er im Krankenhaus der Lubjanka. Als Todesursache wurde Herzversagen angegeben. Langsam, mit angstvollen, verstörten Gesichtern tauchten die Berliner aus den Kellern auf, wo sie tagelang in drangvoller Enge, ohne elektrisches Licht, Gas und Wasser zugebracht hatten. Ihnen bot sich ein Bild des Grauens. Schwarze Rauchwolken hingen am Himmel, hier und dort loderten immer noch Brände und stürzten Fassaden ein. Die Trümmer der zerstörten Häuser türmten sich zu Bergen. Dazwischen lagen die Leichen von Soldaten, Russen und Deutsche. Zerschossene Panzer, umgestürzte Geschütze, ausgebrannte Straßenbahnwagen zeugten von der Heftigkeit der vorangegangenen Kämpfe. Überall lagen auch Pferdekadaver herum und den Berlinern dienten sie als willkommene Bereicherung ihres Speisezettels. Die Journalistin Margret Boveri, die anders als ihre Kollegin Ursula von Kardorff nicht nach Süddeutschland ausgewichen war, sondern in ihrer Wohnung in der Charlottenburger Wundstraße ausgeharrt hatte, hörte am Morgen des 2. Mai, es werde Pferdefleisch verteilt. »Ich rannte hin und fand ein halbes, noch warmes Pferd auf dem Trottoir und drumherum Männer und Frauen mit Messern und Beilen, die sich Stücke lossäbelten. Ich zog also mein großes Taschenmesser, eroberte mir einen Platz und säbelte auch. Einfach war es nicht. Ich bekam ein Viertel Lunge und ein Stück von der Keule, woran noch das Pferdefell war, und zog blutbespritzt ab. Eine Massenerscheinung der ersten Friedenstage in Berlin waren Plünderungen von Geschäften und Lebensmittellagern. Besonders turbulent ging es in der Schultheiß-Brauerei am Prenzlauer Berg zu, wo die Wehrmacht große Vorräte gehortet hatte. Aus dem Bunker kamen Männer, Frauen und Kinder mit Butter, Margarine, Konserven, Seife, Keks, Brot, Schokolade, Bonbons, Drops, Wein und noch vielen anderen Sachen, erinnerte sich ein Schüler ein Jahr später. Das Plündern ging so weit, dass russische Soldaten in die Luft schossen. Von der vielbeschworenen Volksgemeinschaft, die immer mehr propagandistisches Wunschbild als Realität gewesen war, war buchstäblich nichts übrig geblieben. Jeder war sich selbst der Nächste und nur noch damit beschäftigt, für sich und die Familienangehörigen das Lebensnotwendige zu ergattern. Die Menschen fielen übereinander her, schlugen sich, rissen sich die Sachen vom Leibe, rafften zusammen, was sie nur erreichen konnten. Was den Kellerbewohnern als erstes auffiel, als sie ins Freie kamen, war die ungewohnte, geradezu unheimliche Stille. Der Donner der Geschütze und das Geknatter der Maschinengewehre hatten aufgehört, und es gab auch keine Luftangriffe mehr. »Nicht zu fassen! Keine Sirene wird mehr heulen, keine Bomben können mehr fallen, und man wird sich langsam daran gewöhnen, wieder ausgezogen ins Bett zu gehen«, freute sich die Berlinerin Martha Mierendorf am 2. Mai. Und verwundert registrierte sie, dass die Menschen hier und dort schon dabei waren, den Schutt von den Bürgersteigen zu räumen. Ein leises Aufatmen macht sich bemerkbar. Für die Rotarmisten war der zweite Tag in Berlin ein Freudentag. Ein kolossaler Sieg. An einem großen Obelisken wird spontan gefeiert. Die Panzer versinken in einem Meer von Blumen und roten Fahnen, hielt der Schriftsteller Wassili Grossmann in einer Reportage fest. Alle tanzen, singen und lachen, bunte Leuchtkugeln steigen auf, aus Maschinenpistolen, Gewehren und Pistolen ertönen Freudenschüsse. So wie jetzt habe er lange nicht mehr geschlafen, wie ein Toter, schrieb der russische Leutnant Nikolai Belov an seine Frau Lydia, die ein Kind von ihm erwartete. Ich weiß nicht, ob es noch weitere schwere Kämpfe geben wird, bezweifle es aber. In Berlin ist alles aus. Belov erlebte das Kriegsende nicht mehr. Am 4. Mai musste er zum Einsatz nach Burg an der Elbe, wo er am Tag darauf fiel.